Frankenstein von Mary Shelley. Hörspielbearbeitung Nick McCarthy. Aus dem Englischen von Barbara Rojan Dijk. Regie Annette Kurt. Zweiter Teil. Meine liebe Schwester, ich glaube, ich habe mich mit Viktor Frankenstein auf ein größeres Abenteuer eingelassen als mit meiner Reise ins Zentrum des Eises. Erst gestern saß er hier bei mir in der Kajüte und erzählte mir von so grausigen Dingen, wie man sie sonst nur aus Albträumen kennt. Wenn das die Matrosen hörten, würden sie ihn wahrscheinlich ins schwarze, eisige Wasser werfen und damit Schluss. Wenn ich es jetzt hier niederschreibe, so musst du mir glauben, dass es die Wahrheit ist. Er kam gestern Abend in meine Kajüte. Robert! Kann ich mit Ihnen reden oder haben Sie zu tun? Nein, kommen Sie nur rein. Trinken Sie einen Schluck gegen die Kälte. Nein, danke. Ich war oben auf Deck und habe darüber nachgedacht, wie ich mit meiner Geschichte fortfahren kann. Seien Sie da oben vorsichtig. Das Deck ist vereist. Und Sie können leicht ausrutschen und über Bord gehen. Die Männer sagen, wir machen gute Fahrt. Ich habe gefragt, wann wir wohl wieder in größere Küstennähe kämen. Mir liegt viel daran, das Wild, hinter dem ich her bin, aufzustöbern, Robert. In diesen Breiten wagen wir nicht, zu dicht an die Küste heranzufahren. Es brechen immer noch riesige Eismassen ab. Morgen früh, das verspreche ich Ihnen, kommen wir näher heran. Und Sie lassen mich an Land rudern, wenn wir meine Beute sichten? Meine liebe Schwester, Viktor Frankenstein scheint unruhiger zu sein als anfänglich. Er denkt an nichts anderes als an die riesenhafte Erscheinung, die wir kurz sahen, ehe er an Bord kam. Jene gewaltige menschliche Gestalt, die in der Eiswüste, an der wir entlang segelten, einen Schlitten hinter sich herzog. Jenes ungeheure, entsetzliche Wesen, war es eine Halluzination? Ein Wunder? Noch weiß ich es nicht, liebe Schwester. Er saß auf seinem üblichen Platz, sah mich über seine aneinandergelegten Fingerspitzen hinweg, unverwandt an und sprach von Scheußlichkeiten, die zu beschreiben ich mich schäme. Von den Schrecken des Grabes und den Gräueln der Schlachtbank. Sie wollen sein Herz, sein Gehirn und seine Augen, sagen Sie? Ja, so. Nach Versuchen mit kleinen Nagetieren, einem Schaf und einem Schwein, hatte ich jetzt das, was ich brauchte, um mit meinen ernsthaften Experimenten anzufangen. Einen Menschen. Die Leiche hätte man unmöglich in meine Wohnung schaffen können. Aber im Schlachthaus fiel es meinem toten Gräber nicht schwer, das aus dem Körper herauszuschneiden, was ich brauchte. Gut, jetzt öffnen Sie den Brustkorb und... Ja, nehmen Sie die Säge. Gut so. Am Brustbein entlang und dann die Brusthöhle. Lassen Sie mich das machen. Ich will das Herz im einwandfreien Zustand und mitsamt der Aortenklappe. Ich griff in die Brusthöhle, nahm das Herz, um es von den Adern loszuschneiden. Durch meine Finger sickerte Blut. Ich nahm es vorsichtig und legte es in das vorbereitete Glas. Dann das Gehirn aus dem aufgeschnittenen Schädel. Eine heikle Operation. Halten Sie die Lampe still, Mann! Ganz ruhig. Jetzt ganz vorsichtig das Gehirn aus der Schädelhöhle lösen. Passen Sie doch auf, Mann! Was machen Sie denn mit dem Licht? Monatelang hatte ich allein in meinem Laboratorium gearbeitet. Ich hatte weder an meinen Vater gedacht, noch an den kleinen William, meinen Bruder. Ja, nicht einmal an meine Cousine, an Elisabeth. Seit Wochen hatte ich alles für diesen Augenblick vorbereitet. Ich ging auch kaum noch zu den Vorlesungen von Professor Waldmann. Wenn ich durch Ingolstadt eilte und ihn auf der Straße traf, dann vermied er für gewöhnlich das Thema meiner Experimente. Mein lieber Frankenstein. Sie sehen sehr blass aus. Müde. Genießen Sie das Studentenleben, dafür sollten Sie sich Zeit nehmen. Ich arbeite, Herr Professor. Ich habe wenig Sinn für das, was Sie Studentenleben nennen. Ihre Kommilitonen haben mir erzählt, dass Sie sich in Ihrem Zimmer einsperren. Man Sie selten sieht. Ich hoffe, ich bete, dass Sie nicht mehr an dieser Idee arbeiten, wie Sie mal hatten. Sie wissen, was ich davon halte, mein Junge. Das ist nichts, womit sich unsere Wissenschaft befassen sollte. Ich erzählte meinem Professor nicht, dass ich alles, was ich brauchte, im Schlachthof und auf dem Friedhof von Ingolstadt zusammengesucht hatte und in Gläsern, in Schachteln und Flüssigkeit aufbewahrte. Ich hatte festgestellt, dass ich in dem kleinen Maßstab eines menschlichen Körpers nicht arbeiten konnte. Deshalb benutzte ich Pferde- und Hundeknochen, die ich mit Draht verband und unter Hitzeeinwirkung miteinander verschmolz. Auch hatte ich den Schädel eines Schweins angebracht, in den ich das Gehirn aus dem Glas hineintun wollte. Hey Gott, bitte ersparen Sie mir den Rest, das ist abscheulich. Ich fügte Fleisch hinzu und verband es, wo nötig, mit den Knochen. Nein! Ich modellierte ein Gesicht aus den Überresten eines menschlichen Gesichts und fügte in die Augenhöhlen die blauen Augen ein, die ich mitsamt den Sehnerven in einer Flüssigkeit schwimmend konserviert hatte. Ich war besessen, ich gebe es zu. Ich erreichte den Punkt, wo ich nichts mehr tun konnte, bevor ich nicht die galvanischen Platten mit Elektrizität aufgeladen hatte. Ich hatte einen langen Draht am Schornstein befestigt und ihn mit dem Hauptnerv im Hirnstamm verbunden. Jetzt konnte ich nur noch darauf warten, dass ein Gewitter losbrach. Los, komm, trink mal. Auf dein Wohl! Hallo, wen haben wir denn da? Viktor! Hier rüber! Komm zu uns! Ein Bier für unseren Freund. Nein. Komm, setz dich zu uns. Nein, ich hab zu arbeiten. Ach, du kannst jetzt nicht gehen. Es wird gleich ein Gewitter geben. Ein Gewitter? Wenn der Himmel so bleifarben aussieht. Ich bin ja geboren, ich kenne mich aus. Bleib und trink was. Ich kann nicht. Komm schon. Was hat er denn? Viktor! Ach, lass ihn. Das Gewitter. Schnell, verdammter Schlüssel. Jetzt komm schon. Meine Hauswirtin stand am Fuß der schmuddeligen Treppe und hielt mir einen Brief hin. Ich nahm ihn und stieg hinauf, fort aus dem Gestank nach Kohlsuppe und Bier. Es war ein Brief von Elisabeth. Oh mein Gott, wie das hier stinkt. Jetzt die Drähte anbringen. Ich warte, kann ich den Brief lesen? So. Ach, Elisabeth. Ich hab dir so lange nicht mehr geschrieben. Ich hab nicht einmal an dich gedacht. Und an Papa auch nicht. Liebster Freund, du hast uns so lange nicht geschrieben, dass dein Vater befürchtet, es sei dir etwas geschehen. Ich bin überzeugt, dass du viel zu tun hast. Hoffe jedoch, dass du einen Augenblick Zeit finden wirst, um ihm zu schreiben. Er erwartet große Dinge von dir, das weiß ich, aber alles, was ich erwarte und erhoffe, sind deine Freundschaft und die Möglichkeit, dich bald wiederzusehen. Sag uns, dass du den Sommer über nach Hause kommst. Ach, es ist so lange her, dass ich deine liebe Schrift auf einem Briefumschlag gesehen habe. Sag uns, dass du uns nicht vergessen hast. Hier im Garten blühen die Rosen und die Bäume setzen langsam Früchte an. Dir werden die Kirschen fehlen. Ich werde welche für dich. Jetzt! Elisabeth, du wirst leider warten müssen. Du musst warten. Die Drähte überprüfen und die Sonde tief ins Cerebellum schieben. Es liegt da, träge, und wartet. Die Kraft des Himmels wird es vollbringen. Wenn sie nur in den Drahtleiter auf dem Schornstein einschlägt, dann werden wir etwas erschaffen. Wir werden ein lebendes, pulsierendes, fühlendes... Aber halt, erst den Körper und die Arme mit den Lederriemen festschnallen. Oh mein Gott, er ist wirklich riesig. Die toten Augen in ihren Höhlen, die blutigen Hände und das halbfertige Gesicht. Was für ein Geschöpf. Ich kann die Kirche widerlegen. Gott ist nicht allmächtig. Ich kann Leben erschaffen. Bestimmt. Wenn nur endlich die Kräfte der Natur hier herabfahren würden. Sieh nur das Auge. Es hat mit einem Auge geblinzelt. Lieber Gott, ich hab's geschafft. Ich habe ein lebendes das Wesen erschaffen? Es atmet. Es dreht den Kopf. Die Augen glänzen und sehen. Er sieht. Er kann sehen. Er lebt wirklich. Aber wenn ich jetzt die Sonde aus seinem Gehirn entferne, wird er dann weiterleben, oder? Tu's. Tu es jetzt! Es ist, als ob ein Geschöpf von den Toten erwachte. Beweg dich nicht. Versuch nicht, dich loszureißen. Es geht nicht. Nein! Nein! Es ist grauenhaft. Er hob die blutige Nachahmung eines menschlichen Arms und zerriss den Riemen, der diesen niedergehalten hatte. Dann sah er mit wildem Blick auf den Riemen über seiner Brust. Er atmete tief ein und der Riemen flog von seinem nackten, mit wundem Fleisch überzogenen Körper. Langsam hob er den Kopf und noch langsamer, dann setzte er sich auf und starrte mich an. Seine Augen bohrten sich in die meinen. Und dann stellte er einen Fuß auf den Boden und dann den anderen. Ich sehe ihn immer noch vor mir. Gott, steh mir bei. Geh zurück! Himmel, geh zurück! Zurück! Tu, was ich dir sage! Sein riesiger Arm fegte meinen Schrank mit den Chemikalien und Gläsern beiseite, deren Inhalt sich über den Boden ergoss. Augen, Nieren, Herzen, Lungen. Er stand da, nackt, im Licht des Wetterleuchtens. Er stand einfach da und starrte mich an und bewegte sich dann ganz langsam auf mich zu. Bitte nicht. Lass mich. Bitte. Ich wollte nicht. Frankenstein hat mir erzählt, dass er dann aus dem Zimmer und auf die dunkle Straße hinauslief. Es regnete und Wetter leuchtete noch immer. Gelegentlich hörte man es weit entfernt donnern. Frankenstein versteckte sich und beobachtete mit Grausen, wie der nackte Riese von einem Mann in die Tür trat und unter Stöhnen schwerfällig die Straße hinuntertappte. Während ich dies schreibe, beginnt der Wind über die arktische Einöde zu heulen und die See sich drohender denn je zu erheben. Ich werde das hier noch zu Ende schreiben und dann zum Wachwechsel hinaufgehen. Vermutlich werden wir im Laufe der Nacht alle Segel reffen müssen. Frankenstein hat mir erzählt, dass er zwar furchtbare Angst hatte, seinem Geschöpf aber trotzdem bis zum Stadtrand folgte und ihm nachsah, als es über das freie Feld davonlief. Was hier? Ach du liebe Güte, in diesem Loch? Aber das ist die Adresse, die mir Viktor gegeben hat. Ja? Ich suche Viktor Frankenstein. Wer sind Sie? Ein Freund, Henri Clerval. Ja, kann ich reinkommen? Nein, mein Herr. Er ist da sehr eigen. Niemand darf ihn besuchen. Ein sehr zurückgezogen lebender Mann. Aber ich bin sein bester Freund, er wird sich sicher freuen. Ich bringe ihm Briefe von seiner Familie. Na schön. Aber auf eigene Gefahr. Er ist schon eine Weile nicht auf dem Posten. Hat seit 2 Wochen seine Wohnung nicht verlassen. Ist kaum. Hat, soweit ich weiß, keine Freunde hier. So, das sieht ihm aber gar nicht ähnlich. Wo ist denn sein Zimmer? So wie Sie in ein Haus kommen, finden Sie bestimmt doch den Weg überall hin. Versuchen Sie es mal im obersten Stock. Danke. Viktor! Viktor! Wo steckst du denn, Viktor? Viktor! Henri! Was machst du denn hier? Hat sich dein Vater doch erweichen lassen. Ja, hat er. Im nächsten Semester bin ich dann Kommilitone. Jetzt komm, lass uns erst mal frühstücken und dann zeigst du mir Ingolstadt, ja? Viktor? Viktor, geht's dir nicht gut? Darf ich reinkommen? Nein, nein, mir geht's gut. Nein, um ehrlich zu sein, ich bin vollkommen erschöpft. Ich muss was essen. Komm, gehen wir. Elisabeth geht es gut, aber sie ist es ein wenig leid, auf einen Brief von dir zu warten. Du hattest versprochen zu schreiben und sie macht sich Sorgen. Ich hatte zu viel zu tun. Können wir uns hinsetzen? Uns ein wenig ausruhen? Was ist denn los mit dir? Ich möchte die ganze Stadt sehen und deine Freunde kennenlernen. Viktor, ich werde Literatur studieren, mein Lieber. Dann können wir wieder unsere Streitgespräche führen über das Leben und über den Sinn und den Glauben. Ach, nein, nein, über diese Themen können wir nicht reden. Ich habe keinen Glauben, mein Freund. Ich glaube nur an die Naturwissenschaft, an nichts sonst. Ich muss mich ausruhen, entschuldige. Viktor, du bist krank, nicht wahr? Es geht mir gleich wieder besser. Ich war zu sehr mit anderen beschäftigt. An Essen oder frische Luft konnte ich gar nicht denken. Dann werden wir jetzt essen und trinken und danach eine Wanderung machen. Ich wollte dir eigentlich eine Standpauke halten wegen deiner Lieblosigkeit Elisabeth gegenüber, aber ich sehe, wie dünn und wie blass du geworden bist. Ich war so in meine Forschung vertieft. Aber jetzt ist das vorbei. Ich hoffe, jetzt bin ich endlich frei. Ich wagte kaum mehr, meine Wohnung zu betreten, denn ich hatte das Gefühl, die ganze Zeit beobachtet zu werden. Vielleicht wartete mein Geschöpf dort auf mich. Jedes Mal, wenn ich von einem Spaziergang mit Henri zurückkehrte, riss ich mit dem Gefühl größter Beklemmung die Tür auf, weil ich fürchtete, das Schreckgespenst wäre da. War es aber nicht. Nie. Und langsam fing ich an zu glauben, dass ich wahrhaftig frei war. Viktor, du bist jetzt schon so viele Jahre fort. Und während der ganzen Zeit ist kein Tag vergangen, an dem dein Vater oder Elisabeth nicht von dir gesprochen hätten. Du hast fast nie geschrieben. Viktor, bitte. Lach doch nicht so. Warum bist du... Was ist denn los mit dir, Viktor? Oh, frag mich das nicht, ich flehe dich an. Frag mich nicht. So seltsam es klingt, aber ich bekam einen Lachkrampf. Und das war der Anfang eines langen Nervenfiebers. Clerval mietete eine Wohnung und kümmerte sich dort um mich. Monatelang. Ohne meinen alten Vater oder meine geliebte Elisabeth mit Einzelheiten meiner schweren Krankheit zu beunruhigen. Gott, steh mir bei. Er beobachtet mich. Er ist da. In der Ecke. Nein. Nein. Da drüben am Fenster. Jesus. Jesus, wenn ich doch bloß an dich glauben könnte. Gott im Himmel, ich hab solche Angst. Dieses rohe Fleisch seines Gesichts, die halbfertigen Hände, das Mundloch und die Augen, die tief in den Höhlen eines Schweineschädels liegen. Oh Gott, hilf mir. Hilf mir. Henri, es geht mir jetzt viel besser. Ich fühle, dass es mir besser geht. Du warst sehr krank, Viktor. Du bist mir so ein guter Freund. Wie kann ich das jemals wieder gut machen? Oh, ganz leicht. Du sollst einen Brief lesen, der von deiner lieben Cousine gekommen ist. Dann werden wir wissen, ob du wirklich auf dem Weg der Besserung bist, Viktor. Dann können wir im kommenden Semester gemeinsam eine Wohnung nehmen. Ich bin nicht sicher, ob ich wage, weiterzumachen, Henri. Tut mir leid. Dann machen wir diesen Sommer eine Bergwanderung und du erholst dich. Dann entscheidest du dich. Aber hier, jetzt liest du erstmal Elisabeths Brief. Lieber Cousin. Lieber Cousin, ich kann dir gar nicht schildern, welche Sorgen wir uns alle um deinen Gesundheitszustand gemacht haben. Wir können uns des Gefühls nicht erwehren, dass dein Freund Henri uns das Ausmaß deiner Krankheit verheimlicht. Bestimmt bist du sehr schwer krank gewesen. Und das bekümmert uns alle sehr. Henri schreibt zwar immer, dass es dir schon wieder viel besser gehe. Aber wir warten auf einen Brief von deiner lieben Hand, der uns das bestätigt. Justine und dein Bruder sind genauso begierig, von dir selbst zu hören, dass du wieder vollkommen gesund bist. Justine ist wirklich ein ganz liebes, sanftmütiges Geschöpf. Und wir sind alle froh, sie im Haus zu haben. Was William betrifft, so ist er groß für sein Alter, hat schelmische Augen und ist überhaupt ein reizender kleiner Bursche. Wenn du mir nur schriebest, Viktor, dann wäre ich ganz glücklich. Wenn du mir nur schriebest, dann wäre ich ganz glücklich. Hier geht das Leben seinen normalen Gang, nur dass dein Vater deine liebe Mutter vermisst. Er freut sich, wie wir alle, über die Fortschritte, die dein kleiner Bruder macht. William entwickelt sich prächtig und ist Justines Liebling, die mehr eine Freundin als ein Hausmädchen ist. Er wird von allen sehr geliebt, so wie du von deiner treuen Freundin Elisabeth. Henri, was soll ich bloß tun? Dein Vater hat auch geschrieben. Ich schreibe dies im Garten, im Schatten des alten Birnbaums. Lieber Viktor, zu sagen, dass mich deine Fähigkeiten als Briefeschreiber enttäuschen, wäre milde gesprochen. Aber mehr noch tut mir unsere liebe Elisabeth leid, die berechtigterweise einen Brief von dir erwartet. Versuche ihr bald zu schreiben und sie zu beruhigen. Und schreib gleichfalls deinem Bruder William, der dich schrecklich vermisst. Wie wir alle hier zu Hause dich vermissen. Guten Abend, Lieutenant. Halten Sie den Kurs? Hi, Sir. Wir machen gute Fahrt. In den nächsten 48 Stunden müssen wir genau Nord steuern, um die Einfahrt in das nördliche Meer zu finden. Einverstanden. Und die Männer, irgendwelche Probleme? Denen wird besser zumute sein, wenn wir unseren Passagier erst abgesetzt haben. Den ganzen Tag über ist er auf dem Deck, starrt nach Norden, führt gelegentlich Selbstgespräche. Den Männern ist bei seinem Anblick nicht wohl. Manche sagen, dass er Unglück über das Schiff bringen wird. So etwas wie ein Albatros, den wir im Hals haben. Sorgen Sie dafür, dass dieses Gerede aufhört, wenn ich bitten darf. Wir sehen kaum etwas von Ihnen zu den Essenszeiten. Ich dachte, wir hätten vereinbart, dass wir zusammen essen, wenn Sie es einrichten können. Trotzdem bekommen wir Sie nicht zu Gesicht. Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass Mr. Frankenstein auch Sie nervös macht. Ich wäre es auch schon lieber, wenn er nicht an Bord wäre, um ehrlich zu sein. Ich bin überrascht. Aber so liegen die Dinge nun einmal, Sir. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden. Ein Strich Ost! Feuer, Sir! Ich wusste gar nicht, dass Sie spielen können, Mr. Frankenstein. Mr. Frankenstein, dürfen wir Sie etwas fragen? Das kommt darauf an, mein Freund, was es ist. Wenn es um Sterne geht, um die Plejaden, den Sirius oder den Oriongürtel, dann will ich gerne antworten. Wenn es um die Gezeiten geht oder um fremde Länder, ja selbst um Schnee und Eis, gerne. Wenn wir die erste Wache haben, stehen Sie bereits auf dem Ausguck. Und wenn die Wache zur Keue gegangen ist, sind sie immer noch da und halten Ausschau. Während die nie untergehende Sonne das Meer beleuchtet, was suchen sie? Das kann ich euch nicht sagen. Oder besser, ich will es euch nicht sagen, meine Freunde. Denn wüsstet ihr es, dann wünschtet ihr wüsstet es nicht. Mir ist klar, wie sehr euch das beunruhigen muss. Ich weiß auch, dass Seeleute ein abergläubischer Menschenschlag sind. Ich kann euch aber nur versichern, dass ihr euch keine Sorgen zu machen braucht. Was weiß der schon? Nicht die geringsten. Spielen Sie noch etwas, Viktor. Er gefällt mir nicht. Ich meine, wer oder was ist er? Warum ist er da? Was führt er im Schilde? um ehrlich zu sein, er macht mir Angst. Die Männer haben Angst, Viktor. Ja, ich weiß. Was suchen Sie? Ich war damals lange krank und erholte mich nur langsam. Mein lieber Freund Henri Clerval richtete es so ein, dass wir zusammen nach Hause fahren konnten. Wir hatten beschlossen, eine Bergwanderung zu machen, damit ich wieder etwas zu Kräften kommen konnte. Und, Viktor? Nicht zu müde, um noch weiter hinaufzugehen? So hoch, wie du willst, mein Freund. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht schön? Die Felder und Wiesen da unten. Wie Taschentücher. Oh, und der Schnee da oben und die Adler. Schau mal da, rechts. Etwas weiter unten, da. Siehst du sie? Ja, ich sehe sie, Viktor. Ja. Noch eine Nacht hier. Und wir können uns nach Hause aufmachen. Gut, aber jetzt müssen wir uns beeilen. Es zieht ein Gewitter auf. Die Sonne versteckt sich auch schon. In einer halben Stunde müssten wir eine Hütte erreichen. Also los! Also, morgen überqueren wir den Pass und steigen wieder hinunter. Schaffst du das? Natürlich. Gut, dann nehmen wir die Kutsche und fahren nach Hause. Wenn ich Elisabeth bloß erzählen könnte, was ich gesehen habe, was ich getan habe. Und wenn es etwas mit dem zu tun hat, was du im Fieber geschwatzt hast, dann ist es doch alles nur ein Bild. Nichts. Ein Albtraum bleibt einem manchmal genauso im Gedächtnis haften wie etwas Schönes. Aber es ist ein Hirngespinst, ein Nichts. Im Gegensatz zur Liebe. So spricht ein Poet. Aber ich bin Wissenschaftler. Ich werde gehen und mir das Gewitter anschauen, Henri. Willst du nicht mitkommen, deine poetische Einbildungskraft spielen lassen? Ja, ich bin müde. Ich werde schlafen. Ich werde Holz fürs Feuer mitbringen. Und lass dich nicht vom Blitz treffen. Seien Sie unbesorgt, Viktor. Gewitter auf See klingen immer schlimmer, als sie sind. Was ist dann passiert? Was ist dann passiert? Etwas, was mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es war da. Mein Geschöpf. Auf der Passhöhe. Es war über ein Jahr her, seit es aus meinem Laboratorium verschwunden war. Es hatte seine Blöße mit der zerlumpten Kleidung irgendeines armen Mannes bedeckt. Ich erblickte es im flackernden Licht sich entladender Elektrizität. Sein Lebensstoff spielte um seinen riesigen Kopf. Der Platzregen, der eingesetzt hatte, peitschte sein nacktes, wundes Fleisch. Riesig groß stand es da, eine Silhouette vor den dahinjagenden Wolken, und hob die Hand. Nur auf Rufweite von mir entfernt. Lass mich in Ruhe! Bitte, du wärst tot! Hör auf, mich zu verfolgen! Ich flehe dich an! Mein Gott. Und dann? Ich sah, wie sich seine aufgerissenen Lippen von der Höhle seines Mundes zurückzogen, und ich ahnte, dass es lächelte. Es wandte sich in den Wind und den eisigen Regen, der uns ins Gesicht peitschte. Dann hob es den Arm und wieder sah ich den grässlichen schwarzen Spalt eines Lächelns. Da wusste ich, dass es mir folgen würde. Ich war sein Erzeuger und es würde mich immer finden. Es drehte sich um und verschwand langsam im eisigen Regen. Am nächsten Tag stiegen wir ins Tal und nahmen die Kutsche. Viktor! Viktor! Ach, William, freust du dich? William, das soll mein kleiner Bruder sein. Elisabeth, er braucht eine Zeit lang Ruhe. Er ist immer noch nicht ganz wiederhergestellt. Wir sind dir für alles, was du für ihn getan hast, zu großem Dank verpflichtet, Henri. Du warst mehr als gut zu ihm. Na, ich bin sein Freund. Also, bring ihn zu seinem Vater und dann lass ihn ein, zwei Tage ausruhen. Ach, und Elisabeth, nimm keine Notiz von seinen Albträumen, die er von Zeit zu Zeit hat. Sie werden sicher bald aufhören. William, Justine, wollen wir nicht sein Gepäck auf sein Zimmer bringen und ihn zu Atem kommen lassen? Wir haben uns große Sorgen gemacht, mein Junge. Wir möchten, dass du bleibst und dich völlig erholst. Ich finde, das musst du. Natürlich bleibe ich. Um ehrlich zu sein, Vater, ich brauche Zeit zum Nachdenken. Und du musst deine Freundschaft mit Elisabeth erneuern. Du weißt, was der Wunsch deiner Mutter war. Ich hoffe, die Zeit hat nichts an deinen Absichten geändert. Meine Hoffnungen sind noch immer die gleichen. Allerdings habe ich nicht gerade leidenschaftlich um sie geworben. Darin war ich sehr nachlässig, glaube ich. Ach, liebster Vater, Was habe ich gearbeitet und wie sehr wünschte ich, ich hätte auf meine Professoren gehört und nicht auf meine Eitelkeit. Möchtest du über den Grund deiner Krankheit sprechen? Ich würde versuchen, dich zu verstehen. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir zusammen ein ruhiges Leben führten. So wie vor meiner Abreise, mit einem geregelten Tagesablauf. Körperliche Übungen, Gartenarbeit, Zeit für stilles Nachdenken, gemeinsame Lektüre. Ich denke, das wäre das Beste. Vielleicht sogar jeden Sonntag zur Kirche. Oh, ich dachte, junge Naturwissenschaftler glauben heutzutage nicht mehr an Gott oder an die Kirche. Sagen wir, ich habe herausgefunden, dass ich um diesen Glauben bitten muss. Sogar beten. Dann will ich auch für dich darum beten. Jetzt geh und such Elisabeth. Elisabeth! Justine. Herr Viktor. Ach, bald werden Sie wieder besser aussehen und wieder Farbe ins Gesicht bekommen. Fräulein Elisabeth und ich haben gerade über Sie gesprochen, nicht wahr? Sei vorsichtig, Justine, sonst wird er sich noch für wer weiß wie wichtig halten. Wir haben dich nur beiläufig erwähnt, Viktor. Wie können Sie das sagen? Justine! Musst du nicht das Gemüse putzen? Die Kräuter bringe ich dir gleich. Es eilt nicht, Fräulein Elisabeth. Haben Sie den jungen Herrn William gesehen? Ich habe ihn um eine Besorgung gebeten. Er wird bald wieder zu Hause sein. Es ist auch bloß, weil er selten so spät unterwegs ist. Aber Sie haben Sie recht. Er wird bald zurück sein. Ich möchte nicht, dass du da... Bitte, sprich weiter, Cousine. Ich möchte einfach nur, dass du weißt, wie sehr wir uns alle über deine Heimkehr freuen. Und ich möchte, dass du weißt, wie sehr ich mich freue, wieder zu Hause bei dir zu sein. Vater sagt, ich solle nicht zu stürmisch sein und dir keine Liebeserklärung machen oder dergleichen. Und doch, wenn ich so vor dir stehe und dich sehe, möchte ich von Liebe reden und habe gleichzeitig Angst davor. Ich weiß. Aber wenn wir beide nicht davon sprechen, könnte es sein, dass sie ganz in Vergessenheit gerät. Ich glaube, ich bin sehr unachtsam mit dir und deinen Gefühlen umgegangen. Ja, das bist du wirklich. Als einzige Entschuldigung kann ich nur vorbringen, dass ich zum Schluss völlig von meiner Arbeit besessen war. Das sind jetzt genug Entschuldigungen, lieber Cousin. Ich habe dir bereits vergeben. Komm und schau dir den Garten an. Justine ist so eine geschickte Gärtnerin, so fähig. Ich weiß nicht, wie wir früher ohne sie ausgekommen sind. Und William ist immer noch ihr Liebling? Ja, das ist er wirklich. Viktor? Ja? Wir brauchen nichts zu übereilen. Wir haben jetzt Zeit. Aber du könntest mich vielleicht küssen. Mein Bruder, William, war an jenem Abend nicht nach Hause gekommen. Nach Einbruch der Dunkelheit war er immer noch nicht da. Ich war mit Henri Clerval auf einer Wanderung im Tal, um mich weiter zu kräftigen, und erfuhr erst bei meiner Rückkehr, was geschehen war. Sie hatten versucht, es vor meinem Vater zu verheimlichen. Sie beteten, dass William bei einem Freund übernachtete. Sie schickten Boten aus, die sich erkundigen sollten. Es war mein armer Vater, der sein liebstes Kind fand. Mit Würgemalen am Hals. Mord? Oh, Viktor. Ich habe William losgeschickt. Es war nur eine Besorgung. Er hatte mich gebeten, das kleine Porträt deiner Mutter, dessen Rahmen in Zweifel war, zum Reparieren bringen zu dürfen. Er sagte, er würde es mitnehmen. Ich habe ihn in den Tod geschickt. Nein, das hast du nicht. Nein! Man wird den Mörder finden. Wir müssen stark sein. Ich werde Justine zu dir schicken. Nein, nein, lass sie nur. Sie ist den ganzen Tag krank in ihrem Zimmer geblieben. Stör sie jetzt nicht. Ich werde für seine liebe Seele beten. Ich habe den kleinen Kerl so lieb gehabt. Ich suche nach einem Mörder, mein Freund. Denn ich schwöre, es war mein Geschöpf, das meinen Bruder umgebracht hat. Aber Sie haben doch sicher den Polizeibeamten, die nach dem Mörder suchten, von diesem Geschöpf erzählt, das Sie, wie Sie sagen, erschaffen haben. Hätte man mir geglaubt, ohne es gesehen zu haben? Ich ging, um herauszufinden, ob Henri am anderen Ende des Tals etwas erfahren hatte. Aber keiner wusste etwas Neues. Er kam mit mir zurück, um zu versuchen, meinen Vater zu trösten. Als wir zu Hause eintrafen, war bereits jemand angeklagt. Wer war's? Justine. Sie hatte das Porträt meiner Mutter, das William bei sich gehabt hatte. Es war in ihren Kleidern versteckt gewesen. Sie liebte ihn doch wie ihren eigenen Bruder, das haben Sie mir selber erzählt. Und doch wurde sie festgenommen und ins Gefängnis gebracht und nur der Priester war bei ihr. Wir durften sie nicht sehen und doch wusste ich... Ich wusste, sie konnte es nicht gewesen sein. Du weißt es, Justine. Du kennst die Wahrheit. Wenn du gestehst, wird dir wenigstens der Herrgott helfen. Aber ich habe das Kind nicht getötet. Ich habe es geliebt. Wenn ich es gestehen würde, würde ich Gott anlügen. Und Sie, Pater, das können Sie doch nicht von mir wollen. Dann wirst du auf ewig in der Hölle brennen. Oh nein, bitte das nicht, Vater, bitte. Gestehe, und er wird dich in seine Arme nehmen. Es wäre eine Lüge. Du hattest das Bild, das der Junge zum Rahmen bringen wollte. Man hat es in deiner Kleidung gefunden. Erkläre mir das. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Morgen wirst du gehängt. Es wäre besser, du würdest gestehen und gingst in die Liebe Gottes ein. Gestehe es einfach, dann wirst du nicht zur Hölle verdammt. Der Herr vergibt alle Sünden, wenn man sie gesteht, Justine. Justine! Sie lassen nicht zu, dass ich in die Hölle komme. Bekenne einfach! Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Liebe Schwester, ich habe keine Ahnung, ob du dieses Tagebuch jemals zu Gesicht bekommen wirst. Wir segeln jetzt schon seit 6 Wochen und suchen nach dem Zugang zu dem Meer, das im Herzen dieser Eis- und Felsenmassen genannt Arktis liegt. Manchmal habe ich Angst. Und dann ist mir Viktor jedes Mal eine große Hilfe. Aber es geht ihm nicht gut. Und er hat sich wieder hingelegt. Er schläft kaum. Und seine Augen glänzen fiebrig. Er kommt mir auf einmal so, ich weiß auch nicht, so verwundbar vor, so traurig. Wie kannst du es nicht glauben, Viktor? Sie hat es gestanden. Dann kann ich sie nicht retten, aber ich weiß, dass sie es nicht getan hat. Ich muss zu ihr und du auch, aus Erbarmen, Elisabeth. Ja, Fräulein Elisabeth, ich habe ein falsches Geständnis abgelegt. Es war eine Lüge. So ein furchtbar schlechter Mensch bin ich nun nicht. Wollen Sie sich bei den Anklägern anschließen, um mich zu vernichten? Ich habe geglaubt, du hättest William getötet. Mehr nicht. Jetzt weiß ich, dass du unschuldig bist. Aber warum hast du es gestanden? Warum? Seit man mich angeklagt hat, bin ich hier ganz allein gewesen. Mein Beichtvater hat mich bedrängt, mir gedroht. Erst mit der Exkommunikation und dann zum Schluss mit den Flammen der Hölle, falls ich weiterhin Widerstand leisten sollte. Ich hatte Angst vor dem Höllenfeuer. Jetzt habe ich Angst, weil ich Gott belogen habe. Nur ein Gedanke tröstet mich, nämlich, dass ich bald den kleinen William wiedersehen werde. Das ist mein einziger Trost, wenn mir Gott meine Lüge vergibt. Ach, weinen Sie nicht, Elisabeth. Bitte, meine Liebe, weinen Sie nicht. Ich weine nicht nur um dich, geliebte Freundin, ich weine um die Welt. Als Vergeltung eine Unschuldige hinzurichten. Und in ihrem Namen werden sogar noch schlimmere Verbrechen verübt. Halten Sie ein, liebe Elisabeth. Verzweiflung hat nur Finsternis im Gefolge und Hoffnungslosigkeit. Morgen gehe ich in ein anderes Leben ein. Morgen werde ich Frieden finden. Beten Sie für mich. Und Sie, Herr Viktor, halten Sie für einen Augenblick meine Hand, damit ich mich an einen gütigen Mann und Freund erinnern kann. Glaub doch nicht, dass ich schuldig bin. Niemals. Ich weiß, dass du unschuldig bist. Justine, ich weiß es. Dann gehen Sie jetzt und nehmen Sie Elisabeth mit. Oh, liebste Elisabeth, meine lieben, geliebten, einzigen Freunde, möge dies das letzte Unglück sein, das Sie erleiden müssen. Leben Sie und seien Sie glücklich. Und machen Sie andere glücklich. geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Man hat sie also gehängt. Aber sie sagen, sie hätten gewusst, dass sie unschuldig war. Wieso? Warum? Sie hatte das Bild, sie hatte die Gelegenheit. Warum glauben Sie, dass sie unschuldig hingerichtet worden ist? Ich habe versucht, die Richter davon zu überzeugen, dass sie es nicht getan hatte. Aber keiner glaubte mir. Man hängte sie für den Mord an meinem Bruder. Und ich. Und ich sah immer nur die riesige Gestalt auf dem Berg vor mir, wie sie den Kopf zu mir umdrehte und lächelte mit den zerfetzten Lippen. Lächelte mit einem Gesicht, das nicht ganz fertig geworden war und dessen Fleisch sich in schlecht zusammengenähten Streifen über den Schädel zog. Mein Geschöpf folgte mir immer noch. Und ich beschloss, mich ihm zu stellen. Viktor, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es gut für uns alle wäre, wenn wir wegführen. Wir werden hier ja immer melancholischer. Ich möchte, dass ihr, du und Elisabeth, eine Reise nach Chamonix arrangiert. Was meinst du dazu? Ich weiß nicht, Vater. Es ist erst 6 Monate her, seit William und die arme Justine. Wird Elisabeth einverstanden sein? Es dient doch keinem, wenn wir in diesem Haus der Trauer bleiben. Absolut nicht. Wir alle leiden unter dem Verlust deiner Mutter und Williams und auch Justins. Aber mit unserer Trauer vergrößern wir nur die Trauer der anderen. Das ist ungesund und sinnlos. Lieber Vater, nimm Elisabeth mit, aber lass mich hier bleiben. Unsinn! Wenn du nicht mitkommst, wird sie sich auch weigern. Sie verzehrt sich vor Kummer. Sie macht sich Vorwürfe. Wenn du sie liebst, Viktor, dann tust du, worum ich dich bitte. Komm mit. Ich kann nicht, Viktor. Ich kann nicht. Das habe ich Vater gesagt. Aber wir müssen ihm die Chance geben, zu vergessen. Er braucht unsere Hilfe. Also deinem Vater zuliebe. Fahren wir nach Chamonix, wenn er es so gerne möchte. Elisabeth, was sollen wir bloß tun? Uns aneinander festhalten und Vertrauen haben. Sag mal. Ja? Ich schlafe nicht gut und stehe oft am Fenster und betrachte den Mondschein auf dem See. Warum verlässt du nachts immer leise das Haus und ruderst auf dem See herum? Woran denkst du da draußen auf dem dunklen Wasser? An nichts weiter. Ich versuche zu verstehen, warum uns das alles zugestoßen ist. Ich versuche zu verstehen, warum Gott all das zulassen konnte, wenn es so etwas wie Gott überhaupt gibt. Jetzt aber still, natürlich gibt es Gott. Und wir schulden ihm unsere Gebete und unseren Dank, weil er William und Justine in seine Arme genommen hat. Etwas anderes darfst du bitte nicht denken. Ich könnte es nicht ertragen. Sie fuhren alle zusammen nach Chamonix? Ja. Und das Tal war so schön wie immer. Elisabeth war bezaubert und die Erinnerung an ihren Schmerz ließ ein wenig nach. Aber ich wusste, dass ich diese Kreatur erschaffen hatte. Und das machte, dass meine Wut und meine Gewissensqualen scharf wie die Zähne eines Teufels blieben. Nachdem wir eine Woche in dem lieblichen Tal verbracht hatten, schlug das Wetter um. Elisabeth und mein Vater zogen es vor, in unserem Quartier zu bleiben. Mich zog es auf den Gipfel des Mont Anvers. Ein dunkler und einsamer Aufstieg durch eine öde Landschaft. Von den Lawinen des letzten Winters zersplitterte Bäume, nackte von Frost, Eis und Schnee gespaltene Felsen. Im Schlafe noch, ein Traum vergiftet die Ruhe. Im Wachen trübt ein flüchter Gedanke den Tag. Wir fühlen, denken, empfinden, versinken in Leid. Wir lachen auch und weinen und werfen die Sorgen beiseite. Als ich in das Chaos der nebelverhüllten Berge hinaufstieg, ging mir durch den Kopf, dass wir, während unsere Triebe auf Hunger, Durst und geschlechtliches Verlangen beschränkt, nahezu frei wären. Aber wir werden von jedem Windhauch hierhin und dorthin getrieben. Es bleibt doch alles gleich, denn Freud oder Leid, dem Ausgang stets die Ungewissheit verhüllt. Nie gleicht das Gestern dem zukünftigen Bild. Es bleibt der Wechsel als einzige Beständigkeit. Ich saß da und blickte angestrengt in die Nebelschwaden um mich her, als es plötzlich da war. Mein Geschöpf war da, wie ich es hasste. Ich zitterte vor Wut, als ich die riesige Gestalt jetzt in einem stinkenden Pelz und zerfetzten Kleidern, die es wer weiß wem abgenommen hatte, dastehen und mich anstieren sah. Damit ich den Lebensfunken austreten kann, den ich dir aus Eitelkeit und Fahrlässigkeit geschenkt habe. Ich werde dich auslöschen! Du verabscheust mich, dein Geschöpf, an das du mit Banden gebunden bist, die nur gelöst werden können, wenn einer von uns beiden ausgelöscht wird. Du willst mich töten. Du wagst es, so mit dem Leben zu spielen. Du wagst es. Du wagst es, mir vorzuwerfen, dass ich dich erschaffen habe? Du hast meinen Bruder umgebracht. Andere, Justine, mussten sterben. Wenn du mir gibst, worum ich dich bitte, dann verspreche ich, dich und die Deinen in Frieden zu lassen. Ich wurde in Liebe geboren und fühlte Liebe und Menschlichkeit in mir, als ich gemacht wurde. Und doch, du, der du mich erschufst, hasstest dein Werk. Ich bin wie ein gefallener Engel oder wie Kain, der verstoßen wurde. Ich habe keinen anderen Zufluchtsort als einsame Gegenden oder Eis und Felsen hoher Berge. Bitte hilf mir und lasse nicht zu, dass ich mich an deiner Familie und vielen Tausenden räche, die von meinem Zorn erfasst werden würden. Bin ich denn das, was ich bin, weil ich es so wollte? Du hast mich so gemacht, wie ich bin, Frankenstein. Ich empfinde die Wärme der Sonne, weil du mich so gemacht hast. Ich sehe die Vögel in den Bäumen, weil du mich so gemacht hast. Ich höre die Flüsse und Bäche mit den Ohren, die du mir gegeben hast. Ich werde die Menschen verlassen und meine einsamen Wege gehen, wenn du nur eines für mich tust. Ich bin einsam. Bitte, mach noch ein Geschöpf, so wie mich. Ein Weib. Jemand, der dich liebt. Mache mir eine Gefährtin. Ich bitte dich. Frankenstein von Mary Shelley. Hörspielbearbeitung Nick McCarthy. Aus dem Englischen von Barbara Rojan Dijk. Zweiter Teil. Die Rollen und ihre Darsteller: Frankenstein Hansa Cipionka, Robert Jens Wawritschek, Geschöpf Peter Lieck, Elisabeth Sevirora, Vater Ernst August Scheppmann, Henri Clerval Werner Wölbern, Lieutenant Christian Redl, Justine Eva Maron. In weiteren Rollen: Gunda Aurich, Roland Jankowski, Alf Marholm, Robert Meller, Klaus Niehoff, Matthias Ponier, Hans Schulze, Christa Strobel und Tom Zahner. Technische Realisation: Ilse Siewicke und Barbara Göbel. Regieassistenz: Alexandre Powels. Regie: Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1999. Redaktion und Dramaturgie: Johann M. Kamps.